Good morning. Guten Morgen. And we will continue in the book of Colossians. Und wir machen im Kolosse weiter. Verse 5. Vers 5. Your faith. Oh, let me go back to verse 4 a little bit first. Oh, lass mich erst nochmal auf Vers 4 eingehen. Paul is so deeply touched because of their tender love towards all the holy believers. Paulus ist so tief berührt wegen ihrer zärtlichen Liebe gegenüber allen heiligen Gläubigen. Do you know, there's a very sad thing happening today in the Church of Jesus Christ, almost in the whole world, as far as I know. Heutzutage geschieht etwas sehr Trauriges in der Gemeinde Jesus, und zwar, soweit ich weiß, fast weltweit. And it's this denominational spirit. Und das ist dieser Denominationsgeist. That a lot of Christians learn to love, but they only learn to love the people that are part of that denomination. Viele Christen lernen zwar zu lieben, aber eben nur die Menschen ihrer eigenen Denomination. But Paul says here, the love towards all the saints. Doch Paulus spricht hier von der Liebe zu allen Heiligen. If we could only grab hold of this truth again, that we have to love all people, that's how the world will know that we are disciples. Wenn wir doch diese Wahrheit wieder ergreifen würden, dass wir alle lieben sollen und die Welt daran erkennt, dass wir seine Jünger sind. And then he continues. Dann fährt fort. Your faith and love rise within you as you access all the treasures of your inheritance. Euer Glaube und eure Liebe nehmen in euch zu, während ihr auf alle Schätze eures Erbes zugreift. They are stored up in the heavenly realm. Die im himmlischen Bereich aufbewahrt werden. So Paul is expressing that faith and love are rising up as we begin to access what belongs to us. Paulus bringt zum Ausdruck, dass Glaube und Liebe in uns zunehmen, indem wir auf das zugreifen, was uns gehört. Oh, how we need to learn to access what already belongs to us. Oh, wie wir doch lernen müssen, auf das zuzugreifen, was uns schon gehört. You know, every single Christian has an inheritance that is ready to be taken. Jeder Christ hat ein Erbe, das bereitsteht, um ergriffen zu werden. I know I've said it so many times, but I will never get tired of saying it. Ich weiß, das habe ich schon oft gesagt, aber ich werde nicht müde, es zu wiederholen. We have to stop treating God like he needs a million things to give to us still. Wir müssen aufhören, Gott so zu behandeln, als müsste er uns noch eine Million Dinge geben. We have to learn to access all the treasures that belong to us. It's my inheritance. Wir müssen lernen, auf all die Schätze zuzugreifen, die uns gehören. Das ist mein Erbe. Ah, Reinhard, but it's inheritance in the heavenly realm. See, one day when I go there. Ah, Reinhard, aber das sind die Schätze der geistlichen Welt. Das ist für eines Tages, wenn ich dorthin gehe. That's what the Bible says. So sagt es die Bibel. Well, then why don't you go there right now? Nun, warum gehst du nicht jetzt dorthin? I mean, you choose when you go there. Du entscheidest dich, wann du dorthin gehst. Reinhard, I don't want to die yet. Reinhard, ich will noch nicht sterben. Look. Schau. Ephesians 2, verse 6 says the following. Epheser 2, Vers 6 sagt, that you have been placed in heavenly places with Christ Jesus. That's where your inheritance is. Dass du mitversetzt wurdest in die himmlischen Regionen mit Christus, also dorthin, wo dein Erbe ist. So if you have been put in heavenly places and your inheritance is in heavenly places, what stops you from taking it now? Wenn du also in den himmlischen Regionen bist und dein Erbe ist auch dort, was hält dich dann davon ab, es jetzt zu nehmen? Grab it, it's yours. Ergreife es, es gehört dir. But we have to learn to let faith and love rise up to access what belongs to us. Aber wir müssen dem Glauben und der Liebe erlauben, in uns zu wachsen, um in das einzutreten, was uns gehört. See, Galatians chapter either 5 verse 6 or 6 verse 5. I believe it's 5 verse 6. Galater 5, Vers 6 says this. Sagt folgendes. Therefore, neither circumcision nor uncircumcision counts anything. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas. But faith that is energized through love. Sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. So you are not going to access what belongs to you unless you access it by faith. Du wirst also nicht ergreifen, was dir gehört, wenn du es nicht durch Glauben tust. You have to let your faith rise up within you, in you, which is motivated, activated, energized by love. Du musst den Glauben in dir wachsen lassen, der von Liebe motiviert, von Liebe aktiviert und angetrieben wird. And it's that faith that grabs hold of the inheritance that is already yours right now. Das ist der Glaube, der dein Erbe ergreift, das bereits jetzt dir gehört. You know, many, many, many times. Viele, viele Male. When I prayed for sick people who needed a new organ, for instance. Wenn ich für Kranke betete, die beispielsweise ein neues Organ brauchten. You know, I prayed for people who destroyed livers and all sorts of stuff. Ich betete schon für Menschen mit kaputter Leber und so weiter. You know, I tell you what, so many times I had this, I don't know how to describe it, like this almost aggression in me, a good holy aggression. Hatte ich oft, wie soll ich sagen, eine Art heilige Aggression in mir. You know, this is wrong. Die sagt, das ist falsch. I'm going to heaven right now and I'm going to take a new organ or body part for them and I'm going to give it to them by faith. Ich gehe jetzt direkt in den Himmel und hole dort ein neues Organ oder einen neuen Körperteil und gebe es ihnen im Glauben. Yesterday I showed Daniel a video. Gestern zeigte ich Daniel ein Video. Of a 5-year-old girl. Von einem 5-jährigen Mädchen. Running around and throwing snowball. Das herumrannte und Schneebälle warf. That 5-year-old girl who was running around like crazy, really happy, was born without hips and was told she could never walk. Dieses junge Mädchen, was super glücklich rumrannte, wurde ohne Hüfte geboren und es hieß, sie werde nie laufen können. When I had the little baby in my hands, als ich sie als Baby in meinen Händen hielt, few months old, wenige Monate alt, I had a clear understanding that there is a hip for that girl in heaven. Hatte ich das klare Verständnis, dass es für sie eine Hüfte im Himmel gibt. And we prayed and that girl had a hip, a perfect hip. Und wir beteten und das Mädchen bekam eine perfekte Hüfte. So listen, my friend. Also, hör zu, mein Freund. You have to let your faith that's motivated by love constantly rise up in you and get what belongs to you from heaven. Du musst deinen Glauben, der von Liebe angetrieben wird, beständig in dir zunehmen lassen und dir nehmen, was dir vom Himmel her zusteht. I wonder. Ich frage mich. One day when we stand before Jesus. Eines Tages, wenn wir vor Jesus stehen. How many Christians will find warehouses that are overloaded with all sorts of stuff that belongs to us and we never took it? Wie viele Christen dann Lagerhallen voller Dinge vorfinden werden, die ihnen gehören, aber die sie nie abholten? You know, I taught this to the kids through my book, Ronnie Goes to Heaven. Ich lehre das den Kindern durch mein Buch. Reines Besuch im Himmel. We have to take what belongs to us. Wir müssen ergreifen, was uns gehört. Actually, I didn't teach it in the book. I told it in the book, Ronnie returns to heaven. Nein, ich lehre es im Buch, Reines zweiter Besuch im Himmel. But my friend, let your love energize your faith and take what belongs to you from heaven. Mein Freund, lass Liebe deinen Glauben antreiben und hole, was dir gehört aus dem Himmel. You do this by saying thank you, you do this by believing it, and you do this by acting. Das tust du durch Danken, durch Glauben und durch Handeln. I will see you tomorrow. Bis morgen.